ist Satıcı. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Okay. Zuerst bräuchte ich ein paar persönliche Daten von Ihnen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Willi Jäger. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Willi ist ganz einfach. WILLI. I wie Ida oder Emil? I wie Ida, ja. Ida, okay. Und Jäger, J. Ä, also A Umlaut, GER. Alles klar. Herr Jäger, oder? Ja, richtig. Alles klar. Wie alt sind Sie? Ich bin 59 noch. Wann sind Sie genau geboren? Am 16. Mai 66. Ich werde also bald 60. Alles klar. Wie groß sind Sie aktuell? Ja, ich bin, wachsen tue ich nicht mehr. Ich bin 1,74. 1,74. Wie viel wiegen Sie? Ja, jetzt wiege ich noch 75 Kilo. Alles klar. Was führst du heute zu uns? Was kann ich Ihnen Ja. helfen, Herr Jäger? Ja, also ich hab so komische Schmerzen beim Schlucken. Und am Anfang war das so, dass ich das nur hatte, wenn ich also festes Essen gegessen habe, wenn ich ein Brot gegessen habe. Da habe ich mir nicht so viel dabei gedacht, habe gedacht, ja Mensch, hast du vielleicht nicht gut gekaut, hast ein bisschen schnell gegessen. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, so als ob mir da so ein Kloß im Hals ist, ja, und dass das wirklich beim Schlucken so drückt, hier hier oben im Brustbereich. Das ist ganz unangenehm. Und ich mag schon gar nicht mehr essen und trinken. Deswegen habe ich auch jetzt in letzter Zeit ordentlich schon abgenommen, weil es mir gar nicht schmeckt. Ich mag wirklich nicht mehr essen und trinken. Und jetzt, also selbst wenn ich nur Tee trinke oder Kaffee trinke oder so, habe ich das Gefühl, das tut beim Schlucken ganz doll weh. Alles klar. Es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, das hat eigentlich so vor 3 Wochen ungefähr, würde ich sagen, 3, 4 Wochen hat es angefangen. Und wie gesagt, Okay. erst habe ich das nicht so richtig ernst genommen, aber jetzt wird es halt immer schlechter. Treten die Schmerzen nur beim Schlucken oder auch in Ruhe? Nee, sonst bei, also eigentlich nicht. Manchmal muss ich allerdings so aufstoßen. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Okay. Alles klar. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen brennend, drückend oder? Also überwiegend würde ich sagen drückend. Das ist so das Hauptproblem. Und ja, auch so ein bisschen stechend sind die auch, ja. Alles klar. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Das sind halt Schmerzen, also vielleicht so in der Mitte, ja, irgendwie sowas. 5 oder 6, oder? Ja, 5, ja. Alles klar. Haben die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Ja, das hat eigentlich langsam angefangen, also irgendwann ist es mir halt aufgefallen, dass es beim Essen, dass es unangenehm ist. Und dann ist es halt immer mehr geworden. Wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, Mensch, hast nicht gut gekaut, ne? So musst ein bisschen darauf achten, dass du besser kaust. Aber dann ist es halt gar nicht besser geworden. Und jetzt ist es eben schon, wie gesagt, selbst wenn ich einen Schluck Wasser trinke, tut es weh. Okay. Schmerzen in eine andere Körperregion aus. Nee, das ist nur da so hier In den im Halsbereich Magengrube und und Bauch. hier so unterm Hals, so direkt oberhalb von der Brust. Okay. Alles klar. Und husten muss ich auch zwischendurch. Ich habe also so einmal dieses, dass ich so aufstoßen muss und manchmal habe ich auch so, dass ich so husten muss, ja. Haben Sie Blut beim Husten bemerkt? Blut ist mir nicht aufgefallen, nee. Alles klar. Haben Sie erbrochen oder ist Ihnen übel? Ja, also übel, ja, also erbrochen habe ich nicht. So ein bisschen schlecht ist mir. Und ja, wie gesagt, ich habe so wenig Appetit und ich fühle mich total schlapp. Also ich habe so das Gefühl, so, ja, als ob einer den Stecker gezogen hat. Ja, so. Ich bin schlapp und kann mich nicht gut konzentrieren und bin einfach müde und so. Ich habe das Gefühl, alles geht viel langsamer, so wie in Zeitlupe, ja? Alles klar. Sind Ihnen Heiserkeit oder Mundgeruch aufgefallen? Also ist mir jetzt selber nicht aufgefallen. Heiser, ja, manchmal so nach dem Aufstoßen, dass ich dann denke, jetzt ist es ein bisschen heiser. Aber was mir aufgefallen ist, das Schlucken tut mir ja weh und dann kommt aber ganz viel Speichel, ja, also da, und dann muss ich wieder schlucken und das ist so ähnlich wie beim Zahnarzt, wenn man weiß, man will eigentlich nicht schlucken und dann hat man das Gefühl, dann kommt ganz viel Spucke, ne? Okay. Alles klar. Haben Sie Durchfall, ob es was Verstopfung Verstopfung, ja, also sind? Verstopfung habe ich in letzter Zeit häufiger. Okay. Haben Sie dunklen oder schwarzen Stuhl bemerkt? Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Zweimal war das jetzt schon, dass ich gedacht habe, das sieht ja komisch aus, ja. Das war ganz dunkel, das stimmt, ja. Schwarz dunkel, okay. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Verstopfung haben. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ach, das habe ich eigentlich schon länger. Okay. Wie wird das behandelt? Naja, also wenn mal gar nichts geht, dann nehme ich halt so eingeweichte Pflaumen oder ein bisschen so Flohsamen rühre ich mir in Wasser ein und dann geht es eigentlich ganz gut. Ich konnte akustisch nicht verstehen. Welche Medikamente nehmen Sie dagegen? Nein, also eigentlich so Hausmittel, Flohsamen. Und Okay. eingeweichte Pflaumen. Das hilft eigentlich ganz gut. Und das schmeckt auch, also diese Pflaumen, das schmeckt auch ganz gut. So getrocknete Pflaumen und das in Wasser eingeweicht. Hat das Ihnen geholfen? Ja, das ist eigentlich so ein ganz guter Trick. Alles klar. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost? Nee. Nee, also fiebrig bin ich nicht, nein. Okay. Schwitzen Sie oft in der Nacht? Nee, eigentlich nicht. Okay. Haben Sie Probleme beim Durchschlafstörungen, Durchschlafen oder Einschlafen? Ja, also so ganz gut schlafen kann ich tatsächlich nicht, ja. Aus welchem Grund haben Sie Schlafprobleme? Weiß ich nicht, also das habe ich aber auch noch nicht lange, also dass ich dann irgendwie nachts aufwache und irgendwie unruhig bin oder so, ja. Ich kann ich nicht wieder einschlafen, so. Okay. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie schlechten Appetit haben. Ja, wirklich. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee, zum Glück noch nicht. Okay. Leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Ja, also ich habe schon seit 15 Jahren habe ich so einen Alterszucker, ja. Und dann nehme ich so Tabletten, eine morgens und eine abends. Und dann, also damit ist das eigentlich ganz gut so eingestellt. Und Kennen Sie den Namen? das heißt Ikandra. Ikandra, ja. In welche Dosierung nehmen Sie? Was steht denn da drauf? Da steht 50 zu 1000 steht da drauf. 50? Zu 1000. 1000, okay. Und dann nehme ich morgens und abends je eine. Alles klar. Haben Sie noch weitere Erkrankungen? Ja, also man hat mal festgestellt, dass ich so ein bisschen Herzrhythmusstörungen habe und deswegen nehme ich regelmäßig morgens Makuma. Und der Hausarzt kontrolliert das dann auch hin und wieder. In welche Dosierung Oh, nehmen Sie das kann an? ich Ihnen gar nicht sagen, was der, also der Hausarzt kontrolliert das immer und sagt mir dann immer, wie viel ich nehmen soll. Wurde INR-Werte kontrolliert, oder? Bitte? INR-Werte. Ja, ich glaube, so heißt dieser Wert. Ich weiß das nicht so genau. Ich kenne mich da nicht aus. Okay. Wurde eine bestimmte Diagnose gestellt gegen Ja, Herzrhythmus? die haben halt gesagt, dass ich so ein bisschen Herzstolpern habe, dass das Herz nicht ganz gleichmäßig schlägt. Und deswegen soll ich dieses Blutverdünnungsmittel halt nehmen, damit es da keine Gerinnung gibt. Okay. Wie oft nehmen Sie Markuma? Wie oft? Jeden Tag, oder? Ja, eigentlich jeden Morgen, ja. Okay. Haben Sie noch weitere Erkrankungen? Nö, eigentlich sonst habe ich eigentlich nichts. Nö, zum Glück bisher hatte ich nie irgendwas. Okay, sind Sie schon einmal operiert worden oder stationär im Krankenhaus aufgenommen worden? Ja, also damals mit dieser Zuckerkrankheit, als man das eingestellt hat, da war ich mal kurz im Krankenhaus. Und dann, ach, das ist schon lange her. Das war aber nur eine ambulante Operation. Da hatte ich an dem linken Ellenbogen hatte ich so einen Schleimbeutel. Und der ist operiert worden. Das war aber eine ziemlich kleine Geschichte. Okay. Seit wann sind Sie operiert worden? Das ist 12 Jahre her jetzt. Alles klar. Link Ellenbogen, oder? Am Linken linken Ellenbogen. Ellenbogen, ja, genau. Okay. Haben Sie noch weitere Operationen? Naja, als Kind habe ich irgendwann mal die Mandeln rausbekommen, ja. In welchem Alter sind Sie operiert worden? Wie alt war ich da? So, das war kurz vor der Einschulung, da muss ich so 6 gewesen sein. Alles klar. Gab es Komplikationen von dieser Nee, Operation? damals, nee, also kann ich mich nicht erinnern, das ist alles ganz fix gegangen. Alles klar. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf weitere Medikamente ein? Nee, nur das, was ich Ihnen gesagt habe, das Makoma und dann dieses Zuckermedikament, ne? Okay. Haben Sie Allergien gegen irgendwelche Medikamente oder Lebensmittel? Ja, also ich darf tatsächlich kein Diclofenac bekommen. Das hat man irgendwann mal festgestellt, dass ich das nicht vertrage. Und Tablette oder Creme? nee, da habe ich mal Tabletten bekommen. Okay. Und also das ist mir nicht bekommen. Und dann habe ich eine Allergie gegen Gräser. Also wenn die Gräser blühen, dann habe ich halt tränende Augen und geschwollene Nase und so. Und also da Urlaub auf dem Bauernhof ist nichts für mich. Alles klar. Wie äußert sich die Diclofenac-Allergie? Ja, da habe ich so einen juckenden Ausschlag bekommen. Alles klar. Sind Sie vollständig geimpft? Vollständig, ja. Also Sie Vor meinen allem gegen Covid oder so, gegen ja, da bin ich irgendwie ja. dreimal geimpft worden, aber jetzt dann auch nicht mehr. Und sonst ist das schon alles ziemlich lange her. Okay. Rauchen Sie, Herr Jäger? Ja, also eine Packung am Tag rauche ich schon, ja. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Oh, wann habe ich angefangen da? Also ungefähr mit 20 und seitdem rauche ich eigentlich durchgehend. Alles klar. Trinken Sie Alkohol? Ja, also so ein Bier trinke ich, also so, ja, auch zwei Bier trinke ich eigentlich jeden Abend und am Wochenende trinke ich dann auch gerne mal so ein paar Gläser Schnaps noch dazu. Schnaps, okay. Alles klar. Konsumieren Sie Drogen? Drogen? Nee, also das habe ich nie gemacht. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronischen Erkrankungen? Ja, ich weiß nicht, ob das chronisch ist. Also mein Vater, der weiß ich, der hat ein Magengeschwür. Und meine Mutter, die lebt schon gar nicht mehr, die hatte Darmkrebs und ist daran gestorben. Die ist aber, naja, sie ist auch fast 80 gewesen. Es tut mir leid. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe zwei Geschwister. Sind Sie gesund? Soviel ich weiß, haben die nichts, ja. Okay. Was machen Sie beruflich, Herr Jäger? Ja, also ich arbeite in so einer Telefonzentrale. Okay. Was machen Sie genau beruflich bei der Arbeit? Ja, also ich bin da also an der Pforte und stelle die Verbindung her und wenn Besucher kommen und nach dem Weg fragen, dann schicke ich die halt in die richtigen Büros. Und wenn jemand anruft, verbinde ich halt mit den richtigen Mitarbeitern in der Firma und so. Okay. Sind Sie verheiratet? Meine Frau ist verstorben, also ich bin alleine. Okay. Sie lebt allein, oder? Ich lebe Okay. alleine, ja. Sie leben allein. Haben Sie Kinder? Ja, aber die sind schon groß, ne? Okay. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei Kinder haben wir, aber die sind, wie gesagt, schon aus dem Haus. Okay. Sie sind gesund? Ja, ich wüsste nicht, dass die Sind irgendwas haben, ja. Alles klar. Herr Jäger, wir sind unser Gespräch mit unserem Gespräch fertig. Ich habe meine alle Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie noch Fragen an mich? Ja, ich will natürlich wissen, was mit mir los ist, wie man das besser machen kann, dass ich wieder ohne Probleme essen und trinken kann. Und ja, natürlich habe ich auch ein bisschen Angst, ob ich vielleicht ja genauso wie meine Mutter eben Krebs habe. Und ja, das sind natürlich so meine Sorgen. Und ja, jetzt will ich natürlich wissen, wie es weitergeht, ne? Ich kann Ihre Sorge gut verstehen, Herr Jäger. Warum denken Sie am Schlimmsten, das Schlimmste Ja, im bei meiner Moment? Mutter habe ich das halt erlebt, dass die an Krebs gestorben ist, ne? Ich kann Ihre Sorge gut verstehen, aber im Moment können wir nichts ausschließen, bevor ich Ihnen etwas Genaueres sagen kann. Brauche ich alle Informationen Ja, Informationen Untersuchungen habe ich Ihnen ja alle gegeben, alles, was Sie wissen und wollten. Untersuchungen. Nach Untersuchungen, was machen Sie Ja, denn jetzt mit mir? sonst werde ich Sie körperlich untersuchen, Blut abnehmen und gegebenenfalls Magenspiegelung durchführen. Sie müssen alle Ergebnisse abwarten. Sobald wir alle Ergebnisse haben, werden wir wieder ausführlich besprechen und Okay. gemeinsam das, Aber was muss ich Ihre dann jetzt Probleme hier sind. bleiben? Ja, Sie müssen hier bleiben. Bitte warten Sie hier. Ich komme gleich. Okay, gut. Dankeschön. Ja, sehr gut. Okay, möchte jemand noch was Zusätzliches fragen? Ja, ich wollte eine Frage stellen. Darf ich eine Frage stellen, Ja, Herr natürlich. Jäger? Herr Jäger, Sie haben schon gesagt, ihr habe abgenommen, aber Sie wollten nicht sagen, wie viele Kilogramm abgenommen. Und Oh, ich konnte nicht erwarten. Ich das konnte nicht waren erwarten. jetzt 3 Kilo in relativ kurzer Zeit. Relativ kurzer Zeit. Dankeschön. Darf ich fragen? Ja, natürlich. Herr Jäger, Sie haben nur Schmerzen beim Schlucken oder erschwerster Schlucken? Ja, ich habe so das Gefühl, dass da ein Widerstand ist. Widerstand. Ja, also dass da so ein Kloß im Hals ist, ja, und so es drückt, als ob ich nicht genug gekaut habe. Und leiden Sie an Sodbrennen? An was? Leiden Sie unter Sodbrennen? Ja, manchmal habe ich das so, dass ich so aufstoßen muss, ja, und dann ist es natürlich sauer, ja. Und kommt Ihnen die Nahrung wieder hoch, wenn Sie essen? Ja, das sage ich ja gerade. Danke. Ja, okay. Darf ich eine Frage stellen auch? Natürlich. Bevor Ihre aktuelle Beschwerde komme, mögen Sie die Speise heiß und trinken Sie sehr heiß? Ja, lieber als kalt, auf alle Fälle, ja. Lieber als kalt, ja, okay. Und haben Sie Blut in Spucken gesehen oder nicht? Wo habe ich Blut gesehen? Spucken. In Spucken. Beim Ausspucken? Ja, ausspucken. Nee, da habe ich, aber ich, ja, also, nee, da habe ich nichts gesehen. Sie haben nichts gegen. Darf ich eine Frage stellen? Gerne. Ist das erstes Mal oder hatten Sie das schon mal? Nee, solche Beschwerden hatte ich noch nie. Das ist mir noch nie aufgefallen. Dankeschön. Sie sagen Bescheid, Herr Doktor, wenn Sie soweit sind, ne? Nee, der hat nichts eingenommen dagegen. Der wüsste auch nicht was. Zum Beispiel Schmerzmittel Nee, oder nee. Herr Kollege, sind Sie bereit oder brauchen Sie etwas Zeit? Ja, wir können anfangen. Ja, Ja. fangen wir an. Bitte Okay. schön, gehen Sie los. Schönen Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Es geht um Willi Jäger, der 59 Jahre alt ist. Wie alt ist er? 59. 59, okay. 59 Jahre alt ist. Bei einer Größe von 1,74 Meter wiegt er aktuell 75 Kilogramm. stellte sich bei uns vor, wegen seit 3 bis 4 Wochen bestehender Dysphagie und Ödynophagie. Die Schmerzen sind am Anfang bei fester Nahrung, mit der Zeit auch bei flüssiger Nahrung aufgetreten. Oh ja. Begleitet bestehen auch Globusgefühl in der Brust und Pyrosis und Ructus. Außerdem klagt er über Husten ohne Blut und Nausea. Die Schmerzintensität wurde mit 5 von 10 beim Schlucken bewertet und die Schmerzen haben langsam begonnen. Den Schmerzcharakter beschrieb er als drückend und stechend. Außerdem besteht bei dem Patienten Inappetenz, Fatigue, Abgeschlagenheit sowie Hypersalivation. Darüber hinaus berichtet er von Konzentrationsstörung und Melena. Während der Aufstoßen berichtet er leichte Heiserkeit, von leichter Heiserkeit. Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Schwitzen, Erbrochen, Erbrechen. wurden Erbrechen wurden verneint. Die vegetative Anamnese ergab Insomnie in Form von Durchschlafstörungen Ja. sowie Obstipation seit langeren Jahren. In der medizinischen Vorgeschichte fanden sich Diabetes mellitus Typ 2 seit 15 Jahren und Extrasystole vor 15 Jahren, vor 12 Jahren ist er wegen der Bursitis operiert worden am linken Ellenbogen. Okay, eine Bursitis am linken Ellenbogen, ja. Und im Alter von 8 Jahren ist er sich Tonsillektomie unterzogen. Wurde er einer Tonsillektomie unterzogen? Bezüglich der Medikation nimmt er Icandra 50 1000 morgen und abends, Markuma jeden Morgen nach INR-Werte ein. Unser Patient hat Diclofenak-Allergie, die sich mit Exanthem mit Pruritus zusätzlich besteht Gräserallergie, die sich mit Rhinokonjunktivitis manifestiert. Ja. Unser Patient ist vollständig geimpft. Er raucht 20 Jahre lang eine Packung täglich. Und unser Patient trinkt 2 Bier jeden Abend und ein paar Schnaps zusätzlich am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint. Familienanamnese zeigt Ulkusventrikuli beim Vater. Die Mutter des Patienten ist im Alter von 18 Jahren an einem Kolonkarzinom verstorben. Wie alt war sie? Im Alter 18 Jahren. Nicht 18. 80 80, Jahren. ja, 80 fast eher. Jahren an einem Kolonkarzinom verstorben. Und unser Patient hat zwei gesunde Geschwister. Er arbeitet im Telefonzentrale und ist verwitwet, hat zwei gesunde Kinder und sie lebt allein. Er lebt alleine. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Ösophaguskarzinom hin. Was könnte es differenzialdiagnostisch noch sein? Differenzialdiagnostisch kommen Ulkusventriküli, Reflüskrankheit, Senkadivertikül oder Akalazi Genau, sehr gut. Unbesser. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem Patienten? Weiteren diagnostisch würde ich zuerst Vitalparameter bestimmen, körperliche Untersuchung Worauf durchführen. achten Sie bei der körperlichen Untersuchung besonders? Bei der Palpation kontrolliere ich den Hals, ob mögliche Schwellung, Lymphknoten, supraklavikulare Lymphknoten Sehr gut. vorliegen. Und worauf achten Sie noch? Bei den Patienten kann Anämiezeichen sein, Sehr gut. Okay. deswegen kontrolliere ich Hautfarbe. Genau. Gut. Was machen Sie weiter an Untersuchungen? Nach der Untersuchung sollte ich labochemisch kleines Blutbild, CRP, Nierenwerte und Leberwerte und noch etwas bestimmt werden. Ja, HB wahrscheinlich auch noch sinnvoll, ne, um die Anämie auszuschließen oder zu bestätigen, ne? Um die Anämie festzustellen, würde ich Ferritin, Hämoglobinwerte bestimmen. Danach bei diesem Patienten digital rektale Untersuchung durchführen, eine Melena festzustellen. Sehr gut. Okay, wie geht's weiter mit dem Patienten? Was würde man diagnostisch noch machen? Operative diagnostisch würde ich Ösophagogastroduodenoskopie veranlassen, Genau. mögliche Raumförderung und Karzinom Zu zu erkennen. erkennen. Ja, sehr gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir sicherlich auf der sicheren Seite, wenn wir diese Untersuchungen alle gemacht haben. Halten Sie mich bitte über den Patienten auf dem Laufenden und dann schauen wir, was er hat. Was wäre denn zu machen, wenn sich Ihre Diagnose tatsächlich bestätigt? Könnten Sie bitte noch mal sagen? Was wäre therapeutisch machbar, wenn sich Ihre Diagnose bestätigt? Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich zuerst einen venösen Zugang legen Mhm. und Analgetika Therapie einleiten. Ja. Analgetika Therapie, Antiemetika Therapie einleiten. Danach Proton Pumpen Mhm. Hämmer Mhm. verabreichen. Ein chirurgisches und gastroenterologisches Konsil anfordern. Ganz bestimmt, ja. Da müssen die nachgucken, ne? Alles klar. Und Ja. onkologisches Konsil. Und onkologisches Konsil. Sehr gut. Okay. Ja, gut. Also halten Sie mich auf dem Laufenden über den Patienten. Vielen Dank. Ja. Ja, also das war in meinen Augen eine sehr schöne Anamnese und auch ein sehr kompletter Bericht. Sie haben sehr konsequent wirklich alles, was Sie abgefragt haben, auch in guter Formulierung weitervermittelt. Und das war sehr vollständig, würde ich sagen. Und mir hat auch gefallen, dass sie wirklich gute Übergänge gemacht haben, ne? Dass sie gesagt haben, ja, also in der Familienanamnese ergab sich, und also dass das nicht so abrupt kam, sondern dass sie das wirklich sehr schön verbunden haben und auch tatsächlich sehr konsequent die Fachbegriffe angewandt haben für die ganzen Diagnosen, für die ganzen Symptome, die der Patient geschildert hat. Das war sehr schön. Ja, wo ich immer so ein bisschen drauf warte, ist tatsächlich noch eine winzige Formulierung, weil ich die eigentlich so treffend finde. Der Patient hat ja gesagt, so hier oben tut es ihm weh, ja, beim Schlucken. Und ich denke immer, das sind so diese klassischen Schmerzen hinterm Brustbein. Ja, also retrosternale Schmerzen. Das sind ja diese Herzschmerzen, ja, die da sitzen, aber eben auch in diesem Fall, weil da die Speiseröhre runterläuft, dass er da dieses Kloßgefühl hat. Ne? Und das hätte man vielleicht noch bringen können, aber ansonsten würde ich sagen, war das wirklich sehr, sehr vollständig. Und sie haben auch sehr schön logisch in der Reihenfolge den Patienten befragt zu seinen Symptomen und sind eigentlich ja auch sehr schnell auf dem richtigen Weg gewesen. Sie haben ja gleich in die richtige Richtung weitergefragt und haben dann diese Fragen nach zum Beispiel Nachtschweiß, Fieber, sozusagen B-Symptomatik, haben sie aber auch erst abgefragt, nachdem sie eigentlich schon diese ganzen Schlucksymptome und sowas vernünftig abgefragt haben. Nee, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eine Winzigkeit, weil es ein grundsätzliches Thema ist. Sie haben gesagt, er raucht seit 20 Jahren. Er raucht seit dem 20. Lebensjahr. Da der Patient 59 Jahre ist, raucht er seit 39 Jahren. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ja, das sind 39 Pack Years im Vergleich zu 20 Pack Years. Ist ein wirklich wichtiger Unterschied. Ja, also seit Das dem ist richtig, 20. das ist richtig. Lebensjahr, das ist eine Zeitdauer von 39 Jahren, wenn der Patient 59 ist. Sind wir uns einig, ja? Haben Sie verstanden, was mein Problem ist? Ich hab total falsch verstanden. Ja, also seit er 20 Jahre ist, nicht seit 20 Jahren. Ja, und das macht halt wirklich viel aus. Und das ist diese Tücke in den deutschen Formulierungen. Ich weiß nicht, wie das im Türkischen ist, aber das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, dass man da nicht das verwechselt. Seit oder wie lange? Das ist der große Unterschied. Gut, ansonsten alles astrein gelaufen. Ich würde sagen, Sie können selbstkritischen Münchner Prüfern sehr gelassen entgegentreten und brauchen sich eigentlich, würde ich sagen, um diese sprachlichen Sachen keine großen Sorgen zu machen. Das war alles ziemlich einwandfrei. Ja, kann man nicht viel dran meckern. Ja? In diesem Sinne würde ich sagen, können wir für heute Feierabend machen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am Dienstag, Quatsch, am Donnerstag wieder. Wie ist die Lage, Dr. Pupil? Oh, er ist nicht mehr da. Da, jetzt kommt der Applaus endlich für Sie. Ja, alles gut gelaufen. Ja, da kommt er. Dr. Pupil, sehen wir uns am Donnerstag. Ja, gerne. Entschuldigen Sie mich. Alles Ich gut. habe eine Meeting an der Gerät. Auf der anderen Seite, Ich oh je, konnte ja. gleichzeitig nicht zwei Alles klar. Unterricht folgen. Entschuldigen Sie mich, ich höre Alles gut. jetzt nicht. Ja, Ja, also, gerne. Wir aber werden ich weiß uns. nicht, ob Sie es mitbekommen, es war wirklich eine astreine Anamnese und ein sehr schönes Arzt-Arzt-Gespräch. Ich denke, dieser Kollege muss sich keine Sorgen machen. Wir sehen uns am Donnerstag gerne wieder.